Ende des Horizonts, am Ende der Zeit, da sehe ich weit und breit nur noch Leere und uns zu zweit in ihr stehen und uns ansehen, die Welt um uns in Scherben liegen sehen. End of time, at the end of the world, there is my word stuck in the middle of two more words. They form an expression that means everything by now, at least for us. Es ist schwarz, es ist schwarz, es ist überall schwarz. Es ist taut und die Nacht, sie ist überall, überall, und ich fürchte den Knall. The Atomic Railway Station, it's rapidly coming closer. I'm on a train, chose the way myself. There are girls in dresses white and long at the same time. Schwarze Wein erträgt mich nicht, erträgt mich davon. Sieht uns zwei in der Dunkelheit stehen, sieht uns beide miteinander reden. Talking and talking in every way, none of us is shy, and I know the way to go. Until the end of time is near, and we seem to be so far away, we seem to be untouchable. Ich habe das Gefühl, etwas ist anders. Ich kann dich nicht greifen, so wie ich's vorher konnte. Ich kann dich nicht berühren, etwas ist anders. Ich weiß nicht, was es ist, doch es gefällt mir nicht. It's midnight and I know every inch of your skin. It's noon and I know every thought within. There is nothing left to doubt about. There is nothing left to think and thrill. Wir haben das Ende bereits erreicht. Es zeigt mir immer wieder, dass wir doch ein Teil sind. Das Gefühl bleibt doch auf der Strecke, wir zweifeln doch immer wieder, wo wir es niemals bräuchten. I'm there for you, I always do. I'll be there for you, even if the sun turns blue. In der Nacht sind wir gemeinsam allein. In der Dunkelheit sind wir niemals allein. Ich bin an deiner Seite will ich sein. There is our bench where we met, where we sat for hours, and we'll be sitting there, always there when the time is bad and when I run mad. Ich will nur dich, I go.